euch in Frieden. Leichten Lohn fand ich zur Lösung, ums rauen Riesen gelegt, des Niblungen rotes Gold. Seid ihr bei Sinn? Was nicht ich besitze, soll ich euch schamlos schenken. Schwer baute dort sich die Burg, leicht hielt dies mit list'ger Gewalt. Was im Neidspiel nie uns gelang, den Niblungen festzufahren. Für euch müht ich mich um den Alben, für euch fing ich den Feind. Unverschämt und überbegierig macht euch dumme mein Dank. Die Arbeit in unsere Macht als Pfand folgst du uns jetzt, bis wir Lösung empfahren. Doch kommen wir und bereit liegt nicht das Lösung, das rein Gold, Licht und Rot. So trennt ist die Frist ans Feuer verfallen, für immer folge sie uns. Schwester der Brüder, auf ihnen Acht, öffnen wollen wir's. Stein zu Tal staffen sie hin. Durch des reines Wasserfurt warten die Riesen. Fröhlich nicht, hängt Freya den Rauen über den Rücken. Heia, hei, wie taumeln die Tölpel dahin. Durch das Tal talben sie schon. Wohl an Riesenheims war, erst halten sie ihr Rast. Was sind nun Wotan so wild? Den seligen Göttern, wie geht's? Trügt mich ein Nebel, neckt mich ein Traum. Sie sich wenig, obwohl